1969 I met my wife and I fell totally in love with her and I married her. Also 1969 habe ich meine Frau kennengelernt, habe mich vollkommen in sie verliebt und sie auch geheiratet. She took one look at me, decided that I was the best looking man on earth. Sie hat mich einmal gesehen, hat entschieden, ich bin der bestaussehende Mann auf der Welt. She was 10 years old. She was 10 years old. Okay, I don't know if I like you. Is he going to get baptized when? Can I do the baptism? in 71 we married. Also 71 haben wir dann geheiratet. And we got two children, one daughter and one son. Wir haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. And in 1985 let me just tell you, obviously you have no idea who I am, so let me just tell you quickly who I am, because I'm not that important. Also ich möchte nur ganz kurz einen Abriss geben, wer ich bin, aber so wichtig bin ich auch nicht. Jesus is important. Jesus ist but just to introduce myself, aber nur mich when I went to South Africa, like I said, I was not a believer. Also als ich nach Südafrika ging, war ich kein gläubiger Mensch. And I lived 11 years basically not paying God much attention. Und für 11 Jahre habe ich so ziemlich vor mich hingelebt, ohne Gott jede Beachtung zu schenken. Being born in Italy, you can imagine what denomination I was of. Also aus Italien kommend, könnte sich ja vorstellen, welcher Kirche ich zugehörig war. Because in Italy they come out of the maternity home and they stamp them. Roman Catholic. You don't have much of a choice, right? Man hat ja nicht sehr viel Wahl. So I grew up with the idea of a God that didn't like me very much. So bin ich eigentlich mit der Idee groß geworden, dass es einen Gott gibt, der mich nicht besonders mag. Every time I went into a cathedral or a church, und jedes Mal, wenn ich in so eine Kathedrale oder Kirche hineinging, I saw paintings of God. Habe ich Gemälde über Gott gesehen. And for the life of me, I never found one time where God was smiling. Und ich habe kein einziges Bild gefunden, auf dem Gott gelächelt hätte. Have you ever seen him smiling anyway? Hat er irgendwo mal ein Bild gesehen, wo er lächelt? It always looks like he's really, really upset. Es schaut immer so aus, als ob er also wirklich, wirklich irgendwie böse wäre oder aufgeregt. Like he's had too much pizza the night before. Oder als ob er zu viel Pizza gegessen hätte am Vorabend. You know, like he's got a heavy stomach so or something. Einen schweren Magen, irgendwas, einen Stein im Magen. And like he's waiting for you to make a mistake, so that he can go, ha, got another one. So dass er darauf wartet, dass du einen Fehler machst und dann sagst, okay, ich habe wieder einen erwischt. And so I didn't have much time for a God like that. Und ich hatte nicht sehr viel Zeit übrig für einen solchen Gott. And so, sadly, when you don't have a relationship with God, you start dying. Und traurigerweise ist es so, dass wenn du keine Beziehung zu Gott hast, stirbst du ganz langsam. One way or another. Also auf die eine oder andere Weise. The Bible tells us that the wages of sin is death. Die Bibel sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. So one way or the other you start dying. Also auf die eine oder andere Weise beginnt dein langsamer Tod. And I eventually ended up in a state of depression. Und ich kam schließlich in so einem Stadium der Depression an. In 1982 I was suicidal. Und 1982 war ich so weit, dass ich vorhatte, Selbstmord zu begehen. I was involved in things that I shouldn't have been involved in. Und ich habe mich damit Sachen abgegeben, die ich nie hätte tun sollen. I used to sleep with a 9mm under my pillow. Und ich habe mit so einer 9mm Pistole unter meinem Kopfpolster geschlafen. I was involved with people that were not exactly very nice people. Und ich hatte mit Leuten zu tun, sozusagen nicht sehr freundliche Menschen waren. Who basically told me they were never gonna leave me. Die mir im Grunde gesagt haben, ich werde sie nie wieder loswerden. They were gonna hold me slave for the rest of my life. Und ich würde also ihr Sklave sein bis an mein Lebensende. So slowly but surely I started dying. Also ganz langsam, aber sicher ging ich dem Tod entgegen. Until the second day of February 1982, I decided to end it all. Bis eben der 2. Februar 1982 kam und ich entschied, dem Ganzen ein Ende zu setzen. But God is sneaky. Aber Gott ist da sehr trickreich. See, he knew me before time began. Denn er kannte mich schon, bevor die Zeit überhaupt war. And he loved me before time began. Und er liebte mich auch, bevor die Zeit begonnen hatte. And contrary to what I believed, und im Gegensatz zu dem, was ich glaubte, he didn't really care how bad I was. War ihm das relativ egal, was für ein schlechter Mensch ich war. He loved me anyway. Er liebte mich trotzdem. That's why John 3:16 says, "For God so loved the world." Deswegen steht in Johannes 3:16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. That's why Romans 5:8 says God demonstrated his own love for us. Und deswegen steht in Römer 5, Vers 8, dass Gott seine Liebe zu uns darin erweist. In that while we were sinners, dass als wir noch Sünder waren, Christ died for us. Christus für uns gestorben ist. You see, Jesus himself said, I didn't come for the righteous. Jesus selbst hat ja gesagt, ich bin nicht um der Gerechten willen gekommen. He said, I came for the mess like Mario. Sondern er hat gesagt, ich bin gekommen für die, die ganz unten sind, so wie der Mario. I came for the failures like Mario. Ich kam für die echten Fehler, so wie der Mario. I came for the ones that are looking everywhere on earth and don't find a solution. Und ich bin für die gekommen, die sich überall umsehen nach einer Lösung. I came for the weak. Und sie nicht finden. Ich bin für die Schwachen gekommen. I came for the sinner. Ich bin für den Sünder gekommen. I came for the one that wants to kill himself. Ich bin für den Menschen gekommen, der sich das Leben nehmen will. Because he's got a monkey on his shoulder that's busy eating his head. Weil er so einen Affen auf seiner Schulter sitzen hat, der gerade dabei ist, seinen Kopf zu zernagen. I don't know if you've ever been or known anybody who is depressed. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt oder jemanden kennt, der depressiv ist. But you cannot reason with them. Aber man kann nicht vernünftig mit den Menschen sprechen. Because the depressed person is not interested in coming out. Denn die Person in der Depression, ihr liegt nichts daran, da herauszukommen. It doesn't have anything inside to stand against the depression. Es ist nichts im Inneren der Person, die sich da irgendwie der Depression entgegenstellen könnte. It's like asking a toy without batteries to. Es ist so, wenn du ein Spielzeug, das keine Batterien hat, darum bittest jetzt zu trommeln zu beginnen. It's just not in. Das liegt einfach nicht in der Sache drinnen. You can't tell a depressed person, come on, get out of there. Du kannst nicht der depressiven Person sagen, komm, komm jetzt raus da. Pull yourself together. Und reiß dich zusammen. He can't, he doesn't have it. Er kann sich nicht zusammenreißen, weil nichts da ist. That's why depression is so deadly. Und deswegen ist Depression auch so etwas Tödliches. And all I wanted to do was to find the switch where I could turn off my life. Und ich war einfach auf der Suche nach diesem Schalter, den ich umlegen konnte, um mein Leben zu beenden. Because it was too painful. Weil es einfach zu schmerzhaft war. And so one night the sneaky God. Und so eines Nachts war es, da hat dieser trickreiche Gott tricked me into going to church. Eigentlich war es so fast hinterlistig. Er hat mich dazu gebracht, in eine Kirche zu gehen. Somebody that I was doing business with in Zaire, these days is Congo. Und jemanden, mit dem ich Geschäfte machte in Zaire damals, der heutige Kongo, told me that he'd found this church. Hat mir erzählt, dass er diese Kirche gefunden hatte. And he said, you need church. Und er hat gesagt, du brauchst eine Kirche. And I said, I need church like I need a hole in the head. Und ich habe gesagt, ja, ich brauche eine Kirche genauso dringend wie ein Loch im Kopf. What I need is money. Was ich brauche, ist Geld. And he said, no, you don't understand. This church is a different church. Und er hat gesagt, nein, du verstehst mich nicht. Diese Gemeinde, diese Kirche ist anders. And then he said to me, you remember that money you owe me? Und dann hat er gesagt, erinnerst du dich an das Geld, das du mir noch schuldest? I said, yeah. Und sagt, ja. So if you come to church with me, you don't have to pay me. Und er hat gesagt, wenn du mit mir in die Kirche gehst, dann brauchst du mir das Geld nicht zurückzuzahlen. See why I say he's a sneaky God. Und seht ihr, warum ich sage, Gott ist so hinterhältig? So I said, okay, I'm coming. Und dann habe ich gesagt, okay. And I walked into a church. Und ich bin da hineingegangen. Which today has over 30,000 members. Die heute also 30,000 Mitglieder hat. But that Monday night had about this many. Aber an diesem Montagabend waren es so ungefähr so wie da die halbe mittlere Sektion. And I walked in from a door on the side of the stage. Und ich kam herein durch eine Seitentür neben der Bühne. And the first thing I saw was two twins, Lebanese twins, girls with long black hair playing the guitar. Und ich sah da zwei Zwillinge, die spielten die Gitarre. And I looked at them and they were smiling. Und ich habe sie angesehen und sie haben dabei gelächelt. And I wanted to slap them. What are you smiling at? Und ich wollte ihnen schon was eine runterhauen, weil ich mir dachte, warum grinst ihr so? I mean, I'm dying and you're smiling. Und ich sterbe hier innerlich und ihr grinst. We're in church, you're supposed to be sad. Und wir sind hier überhaupt in einer Kirche, also ihr sollt irgendwie ernst reinschauen oder traurig. And they were smiling. Und sie haben gelächelt und Gitarre gespielt. So anyway, I went and sat down at the back. Also jedenfalls habe ich mich ganz hinten hingesetzt. Like a bullfrog. So wie so eine Kröte. Checking out this thing. und habe die ganze Sache mal abgecheckt. And for the first time in my life, I heard about Jesus. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich etwas über Jesus gehört. Not the Jesus on the cross that couldn't do anything. Nicht über diesen Jesus am Kreuz, der zu nichts mehr in der Lage ist. Not the Jesus in the manger that couldn't do anything. Und auch nicht über den Jesus in der Krippe, der auch nichts tun kann. Not the God the Father on the painting that didn't want to do anything. Und nicht Gott der Vater auf einem Gemälde, der keine Lust hatte, irgendwas zu tun und einzugreifen. Not the God Holy Spirit who is a pigeon up there in the ceiling somewhere. Und auch nicht der Gott der Heilige Geist, der irgendwo so eine Taube ist in Deckenhöhe. But I heard about a God who loved me so much. Aber ich habe über einen Gott gehört, der mich so sehr liebt. That couldn't stay away from me. Der es nicht lassen kann, von mir wegzubleiben. And came to earth. Und auf die Erde kam. To tell me I love you. Um mir zu sagen, ich liebe dich. Because you see, our God is the only God who did that. Seht ihr, unser Gott ist nämlich der einzige, der das gemacht hat. All the other gods with a small g. Alle anderen Götter mit kleinem g geschrieben. Sent somebody. Haben jemanden anderen geschickt. They sent a prophet. Sie haben einen Propheten geschickt. They sent a saint. Oder einen Heiligen geschickt. They sent a man. Einen Mann. They sent a book. Oder ein Buch geschickt. They sent an angel. Einen Engel vielleicht geschickt. But they never came. Aber diese Götter kamen nie persönlich. Our God loved you so much. Aber unser Gott liebte dich so sehr, that came himself. Dass er selbst kam. Because you see, when you love somebody, seht ihr, wenn ihr jemanden liebt, writing a letter is very nice. Dann ist es, einen Brief zu schreiben, eine sehr schöne Sache. Making a phone call is very nice. Auch einen Anruf zu machen ist sehr schön. Chatting on the computer is very nice. Oder am Computer zu chatten ist sehr nett. But when I want to love my wife, aber wenn ich ja meine Frau lieben möchte, I want to hear. Dann möchte ich sie hier bei mir haben. I don't kiss photographs. Ich küsse keine Fotografien. I don't put on her voice on my computer. Und ich lege auch nicht ihre Musik auf. I want to lay my hands on her. You understand that? Und ich möchte sie berühren, versteht ihr? I'm Italian. Don't look at me like that. Und ich bin Italiener und schaut mich nicht so an, ja? I don't do things from a distance. Ich mache Dinge nicht aus der Entfernung. So why? Because love needs to be there himself. Warum? Weil das Objekt der Liebe direkt da sein muss. And so for the first time I heard about this Jesus. Und zum ersten Mal hörte ich damals von diesem Jesus. But you see, my heart was so dead and so hard. Aber versteht ihr, mein Herz war so tot und so hart geworden, that I didn't believe in anything. Dass ich an nichts geglaubt habe. All I believed in was Mario. Alles, was ich geglaubt habe, betraf Mario. And Mario had failed. Und Mario war ein Versager. Mario had let me down. Mario hat mich enttäuscht. Mario just didn't have what I needed. Mario hatte nicht das, was ich gebraucht hätte. And so that's why I wanted to kill myself. Und deswegen war ich so weit, mich umzubringen. But God is sneaky. Aber Gott ist eben hinterlistig. And what he did, he planted a seed. Und was er gemacht hat, war, er hat einen Samen gepflanzt. And you see, a seed is a funny thing. Und seht ihr, so ein Same ist eine sehr komische Sache. All a seed needs, alles, was ein Same braucht, is for you to plant it. Ist, dass er gepflanzt wird. See, the seed doesn't mind if you're male or female. Dem Samen ist es egal, ob du männlich oder weiblich bist. If you're rich or poor. Ob du reich oder arm bist. If you're white or black. Ob du schwarz oder weiß. If you're Austrian or African. Oder Österreicher oder Afrikaner. No, bist. All the seed wants is plant me. Das Einzige, was dieser Same will, ist, pflanze mich. And it'll grow. Und ich werde wachsen. And there's another thing that the seed doesn't care about. Und es gibt noch etwas, was dem Samen egal ist. Doesn't care about whether you believe it's going to grow or not. Es ist ihm auch egal, ob du daran glaubst, dass wachsen wird oder nicht. That's why the word of God. Das ist das Wort Gottes. Doesn't really believe whether you believe in it or not. Dem ist ziemlich egal, ob du daran glaubst oder nicht. You plant it. Pflanze es ein. It'll grow. Und es wird wachsen. One day. Eines Tages. Somehow. Auf irgendeine Art und Weise. Maybe you won't even be around to see it. Vielleicht bist du nicht einmal da, um es selbst zu bezeugen. But you tell the world how much God loves them. Aber du sagst der Welt, wie sehr Gott sie liebt. Don't condemn them. Verdamme sie nicht. They don't need condemnation. Die Welt braucht nicht Verdammnis. They don't understand. Sie verstehen einfach nicht. That's why Jesus on the cross said, "Father, forgive them. They don't know what they're doing." Und deswegen sagt auch Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. What you must tell them, Jesus said, "It is finished." Und was du ihnen sagen musst, ist, dass Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. What you must tell them is, you have to do nothing but receive. Und was du auch sagen musst, ist, du musst nichts tun, außer zu empfangen. And religion will always tell you, you must do this penitence, you must do this sacrifice, you must pray this prayer, you must do this pilgrimage. Und Religion sagt immer, du musst dieses Opfer bringen, du musst diese Buße tun, du musst diese Pilgerreise antreten. Because religion is based on the word do. Weil Religion basiert immer auf diesem Wort tue. But Christianity is based on the word done. Aber am Christentum ist auf dem Wort getan aufgebaut. Jesus said, it is finished. Und Jesus hat gesagt, es ist getan. Es ist Please look at me. Schaut mich an. Look at the Italian African. Und schaut euch diesen italienischen Afrikaner an. I didn't come here to bring you a sermon. Ich bin nicht gekommen, um euch eine Botschaft einfach zu bringen. I didn't come here to teach you anything. Und bin auch nicht gekommen, um euch etwas zu lehren. I got nothing to teach you. Ich habe nichts, um euch zu belehren. You get all the word and the teaching you can from this house. Alles Wort, alle Lehre kommt aus diesem Haus. I came to drop a seed. Ich bin gekommen, um einen Samen zu pflanzen. I want you to understand that Christianity is not a religion. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass Christentum keine Religion ist. Jesus didn't say, I have come to bring you religion and religion in abundance. Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um euch Religion zu bringen und Religion im Überfluss. He said, I came to bring you life and life in abundance. Ich komme, dass ihr Leben habt, Leben im Überfluss. And when you dead, und wenn du tot bist, when you dead, you don't need religion. Und wenn du tot bist, brauchst du keine Religion. You need life. Du brauchst Leben. You don't need anybody that comes with a book and tells you read here and you will be all right. Der mit einem Buch kommt, herumwedelt und sagt, lies das, dann wird's dir besser gehen. I didn't need anybody coming to tell me, you silly, come on, pull yourself together. Und ich habe auch niemanden gebraucht, der mir gesagt hat, komm, jetzt reiß dich einmal zusammen. I didn't have it. Ich hatte es nicht. I didn't need anybody that came to tell me, you know, you should change your way of life. Und ich brauchte auch niemanden, der gesagt hat, weißt du, du solltest dein Leben, deinen Lebensstil ändern. I needed someone who dropped a seed of life in my heart. Was ich brauchte, war jemand, der den Samen des Lebens in mein Leben hineingesät hat. And that night even though I didn't believe it. Und an jenem Abend, obwohl ich es nicht glaubte, that seed dropped in my heart. Wurde dieser Samen in mein Herz hineingefallen. And the second day of February 1982 at 11:30 in the evening. Und am 2. Februar, es war 11 Uhr abends, in my bathroom in my house in Johannesburg, South Africa. Und in meinem Badezimmer in Johannesburg in Südafrika. I looked at myself in the mirror and I felt very stupid. Habe ich mich in den Spiegel geschaut und habe mir gedacht, und ich kam mir ziemlich dumm vor. Every demon around my head said, get out of here, get out of here, you stupid, you're wasting time, don't do it, don't do it. Und jeder Dämon, der noch da war, hat mir gesagt, tu das nicht, sei jetzt nicht dumm. But I looked at myself in the mirror and I said, aber ich habe mich in den Spiegel gesehen und habe mir gesagt, I said, God, I don't know if you exist. Und ich habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. But if you do, help me. Aber wenn es dich gibt, dann hilf mir. Because I haven't got it to go on. Denn ich habe nichts in mir, um weiterzumachen. Help me and I'll do anything you ask me. Hilf mir und ich tue alles, was du möchtest. Now you see, if I had been God, seht ihr, weil wenn ich Gott gewesen wäre, I would have said, what? Hätte ich gesagt, was? You blaspheme my name this morning. Du hast erst heute Morgen meinen Namen gelästert. You told dirty jokes about my son on the cross yesterday afternoon. Und erst gestern Nachmittag hast du dreckige Witze über meinen Sohn am Kreuz erzählt. You have a list of sins that I can fill the Bible with. Und du hast eine Liste von Sünden, mit der ich die ganze Bibel füllen könnte. You are as dirty and as filthy as anything that I can think of, and you want me to help you? Und du bist so dreckig und so schmutzig, wie man sich's nur vorstellen kann, und willst, dass ich dir helfe? Go and get yourself right, and then I might consider it. Geh mal hin, bring mal diese Sachen in Ordnung, und dann vielleicht. Oh, but our God. Aber unser Gott. Our God is different. Unser Gott ist anders. Our God first saves you. Unser Gott rettet dich zuerst. And then he says, Is that all right? Und dann sagt er, ist das okay so? Would you receive this gift? Würdest du diese Gabe annehmen von mir? Can I heal you? Darf ich dich heilen? Oh Jesus. All right. Okay, let me go on. Come tonight, so at least I got more time, all right? Never mind. But where was I? Yes. So I went into my bathroom and I said, God help me. Und so bin ich in meinem Badezimmer gestanden und gesagt, Gott, hilf mir. And God sprinkled me with the blood of the Lamb that was shed before the beginning of time. Und hat mich ja besprengt mit diesem Blut des Lammes, das vor Grundlegung der Welt schon auserwählt war. See, your salvation is available not by you deserving it. Und eure Erlösung ist deswegen steht nicht zur Verfügung, weil ihr euch das verdient hättet, but by you accepting it. Sondern dadurch, dass ihr es einfach annehmt. It is finished. Es ist vollbracht. Do you want to know what the Sabbath is? Und wisst ihr, was der Sabbat bedeutet? The Sabbath is when God breathed and rested. Das ist der Zeitpunkt, wo Gott ausatmet und ruht. Why did God rest? Warum hat Gott geruht? Was he tired? War er müde? I don't think so. Ich glaube nicht. So why did he rest? Also warum ruhte er? Not because he was tired. Nicht weil er müde war. Because he was finished. Sondern weil er fertig war. And when Jesus breathed on the cross. Und als Jesus auch am Kreuz ausatmete. Tetelestai. Und gesagt hat, Tetelestai. It is finished. Es ist vollbracht. It is accomplished. Es ist vollkommen gemacht. It is done. Es ist erledigt. Humankind doesn't have to do anything else anymore. Die Menschheit muss jetzt nichts mehr tun, but receive, sondern das annehmen. And the veil ripped from the top to the bottom. Und dieser Vorhang im Tempel riss von ganz oben nach ganz unten durch. Signifying it was an initiative of God. Und das deutet an, dass es wirklich ein Akt Gottes war. The way to God was opened by him. Der Weg zu Gott war jetzt offen gemacht durch ihn. And anybody can, sorry, excuse me, pardon me. Und jeder, anybody can now come and call on the name of the Lord and they will be saved. Und jeder kann jetzt kommen und den Namen des Herrn anrufen und gerettet werden. So I did. Und so tat ich das. And God breathed his life. Und Gott hat sein Leben eingehaucht. Into my heart. In mein Herz. And suddenly something happened. Und plötzlich ist da etwas passiert. I cannot explain what it is. Und ich kann es nicht wirklich erklären, was passiert ist. The only thing that I can say, das Einzige, was ich sicher sagen kann, is that darkness left. Ist, dass diese Dunkelheit verschwand. And suddenly I could see. Und ich plötzlich wieder etwas sehen konnte. Like the blind man in John 9. So wie dieser Blinde in Johannes Kapitel 9. He said, I don't know if this man is a sinner or not. Und sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Mann ein Sünder ist oder kein Sünder ist. I just know one thing, I was blind and now I can see. Ich weiß nur, ich war blind und jetzt kann ich sehen. And that's why I've decided not to get lost in the labyrinth of the unexplainable. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, nicht in diesem Labyrinth des nicht erklärbaren zu verirren. But to abandon myself to the embrace of the undeniable. Sondern mich ja dem hinzugeben, der Umarmung dessen, das nicht geleugnet werden kann. Why do certain things happen? Warum passieren gewisse Dinge? I don't know. Ich weiß es nicht. But one thing I know. Aber eines weiß ich. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is. Come on, hug yourself. Yes, Jesus loves me. Come on, he does. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. And from that night, und von diesem Abend an, until today, bis heute, I have loved him more and more and more and more and more and more. habe ich gelernt, ihn mehr und mehr zu lieben. Because you see, he never changes. Denn seht ihr, er verändert sich nicht. The only thing that changes, das Einzige, was sich verändert in our relationship, in unserer Beziehung, is the capacity of my heart, ist das Fassungsvermögen meines Herzens, to contain his grace, um seine Gnade aufzunehmen, his beauty, seine Schönheit, his love, seine Liebe, his life, und sein Leben. And so we started, my wife and I started a ministry in a place called Hermanus. Und so haben meine Frau und ich einen Dienst begonnen an einem Ort namens Hermanus. Right down at the most southern point of the continent of Africa. Und das ist am südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents. And I've heard that Pastor Rob has been to Liberia. Und ich habe gehört, dass Pastor Rob in Liberia war. So please think Africa. Also bitte denkt an Afrika. Look at me. Schaut mich an. Bitte. Please. Bitte. Think Africa. Denkt Afrika. It's my land, it's my continent. Es ist mein Kontinent, mein Land. We need all the help we can get. Wir brauchen jede Hilfe, die da ist. We need all the hands and smiles and feet and arms that we can get. Wir brauchen alles, jedes Lächeln, jede Hand, jeden Fuß, den wir bekommen können. It's hard in a continent where they grow up with the idea that the ancestors are watching over them. Und es ist sehr schwer in einem Kontinent, wo man aufwächst mit dem Gedanken, dass die Ahnen einen beobachten. And you have to sacrifice animals or worse to pacify them. Und du musst da Tiere opfern oder Schlimmeres, um sie gnädig zu stimmen. And children grow up and don't know about a God of love. Und die Kinder wachsen auf und werden groß und wissen nichts von einem Gott der Liebe. All they know is a God of war and of violence and of evil. Sie kennen nur Götter des Kriegs und der Gewalt und des Bösen. We need to go there and we need to pick them up and hug them and just put their head on our shoulder with snot and tears and everything and just let them be loved. Und sie brauchen, dass man sie einfach aufhebt und sie den Kopf auf die Schulter legen lässt und ihnen sie einfach liebt. Did you translate the word snot? Obwohl sie rotzige Nasen haben. Und just checking. Amen. So my wife and I started a work in this place called Bosco. Und so haben wir diese Arbeit begonnen an einem Ort, Bosco. And Bosco is the Greek word in the original scriptures where Jesus told Peter to go and feed my lambs. Und das ist der Ort, wo Jesus den Petrus gesagt hat, geh und weide meine Schafe. The word feed is the word Bosco. Und das Wort weiden heißt Bosco. And that's a commission that Jesus gave me in 1983. Und das ist ein Auftrag, den Jesus mir 1983 gegeben hat. And my wife and I started this ministry to children. Und wir begannen diesen Dienst an Kindern. And during the course of the years, und so im Laufe der Jahre, we have been blessed with the church. Sind wir sehr gesegnet worden, natürlich auch mit einer Gemeinde. Very similar to this one. Und es ist sehr ähnlich dieser Gemeinde hier. We've been blessed with a Christian school. Sind auch gesegnet worden mit einer christlichen Schule. Very similar to what you're doing here. Sehr ähnlich dem, was ihr hier tut. God bless you, Pastor Rob and Mary. Und God bless you. Und Gott segne euch. Ja. I'm tired of people that think that this is church. Ich habe es irgendwie satt, dass Leute glauben, dass das hier Gemeinde ist. The greatest victory of the devil. Der größte Sieg des Teufels. Are these four walls here. Das sind diese vier Mauern, die uns umgeben. Because as long as you're here. Denn solange man hier ist, he's happy. Ist er glücklich. He wants you to be happy and blessed. Und er will, dass ihr glücklich und gesegnet seid. He wants for everything to be fine, the chairs to be soft, the music to be soft, everything to be fine. Und er will, dass alles schön ist, die Sessel weich und die Musik auch sanft. So you happy? Damit jeder glücklich ist. And you don't go anywhere. Und du nirgends hingehst. You just get up and love one another. Und du stehst einfach auf und liebt einander. And you take your salt and you give it to them. Und du nimmst das Salz und gibst es deinem Nachbarn. And they take their salt and give it to you. Und sie nehmen ihr Salz und salzen dich damit. And you take your light and you shine it on them. Und du nimmst das Licht und leuchtest dem anderen. And they take their light and shine it on you. Und der nimmt sein Licht und leuchtet dir damit. And there's a whole world that's going to hell. Und da ist eine ganze Welt, die zur Hölle fährt. But we are here. Aber wir sind hier. We don't understand. Wir verstehen nicht, that this church, dass diese Gemeinde, with all its faults, mit all den Schwächen und Fehlern, I don't know Pastor Rob very well. Ich kenne Pastor Rob nicht but sehr one gut. Thing I can tell you, aber eines kann ich euch sagen. He's not perfect. Er ist nicht vollkommen. Because if he was perfect, denn wenn er vollkommen wäre, Wäre schon weg, ja. Entrückt. I'm terrible. Amen. So, don't sit here looking for perfection. Also bleibt nicht hier sitzen und haltet nach Perfektion Ausschau. Because you will not find it. Denn ihr werdet sie nicht finden. You know what the devil does? Und wisst ihr, was der Teufel tut? He tells you, this place, no good. Er sagt dir, dieser Ort hier ist nicht gut. Go down the road. Geh die Straße hinunter. Guess what's gonna happen down the road? Und ihr könnt raten, was die Straße hinunter passieren wird. 5 months. Nach 5 Monaten. He's gonna tell you, this place, no good. Wird er sagen, dieser Ort auch nicht gut. Go down the road. Geh weiter die Straße runter. And by the time you finish, you end up in Ukraine, Ukraine irgendwo. China oder China. Down the road, down the road, down the road, down the road. Die Straße runter, die Straße weiter. No, with all its faults. Mit all seinen Fehlern. This is where God has placed you. Ist das der Ort, wo Gott dich hingestellt hat? This is where you bring your talent. Und das ist der Ort, wo du dein Talent einbringst. Why? So that from here you can go out. Warum, dass du von hier hinausgehen kannst? Religion says, come into my four walls. Aber Religion sagt immer, komm in meine vier Wände herein. And stay. Und bleibe hier. I will pamper you. Ich werde dich ja aufpäppeln. I will make sure the chairs are soft. Und ich werde schauen, dass die Sessel immer schön weich sind. I will make sure the service is not too long. Und ich werde darauf achten, dass der Gottesdienst nicht zu lange geht. I will make sure you're not disturbed too much. Und ich werde auch dafür sorgen, dass ihr nicht zu sehr gestört werdet. Because I need you to be here. Denn ich brauche euch hier. I don't want you there. Ich will euch nicht dort haben. Thank God that you are thinking world. Also Gott sei gedankt, dass ihr Welt denkt. My heart. When I heard him say he's been to Liberia, my heart rejoices. Und man hat sich so gefreut, als ich gehört habe, dass er in Liberia war. Because the shepherd left the 99 sheep. Weil der Hirte die 99 verlassen hat. To go look for the one. Um dieses eine Schaf zu suchen. You know how many times I ask myself, God, what am I doing in this United States of America? Und ich denke mir so oft, Gott, was mache ich hier überhaupt in den Vereinigten Staaten? I've been going to the States. Once or twice a year for the last 15 years. So ein bis zweimal im Jahr bin ich in den letzten 15 Jahren immer in den USA. And I say, what am I doing here? They got more preachers than we got monkeys in Africa. Und ich frage mich immer, die haben hier mehr Prediger als wir Affen in Afrika haben. Huh? So what am I doing here? So was mache ich hier überhaupt? And the Lord said to me these words: the value of one. Und der Herr hat gesagt, der Wert des einen. He said, there's one man, er sagt, es gibt einen Mann, one woman, eine Frau, one child, ein Kind, that needs to hear what you have to say. Das das hören muss, was du zu sagen hast. And I'm sending you, und ich sende dich to that one person, zu dieser einen Person. Because that one person, weil diese eine Person is worth the life I gave. Ist das Leben wert, das ich geschenkt habe. So we started a church, we started a school, and then we have an orphanage, and we feed some street children. Also haben wir eine Gemeinde, ein Waisenhaus, eine Schule angefangen, und wir sorgen uns auch. Yeah, we built a structure for an African pastor. Wir haben auch ein Gebäude errichtet, eine Struktur für den afrikanischen Pastor. With the understanding that he would use it as a gathering place for church. Mit dem Verständnis, dass er es verwendet als Versammlungsstätte. And we could use Gemeinde. It. Sorry, we could use it to feed the children. Und wir es auch verwenden können, um Kinder zu speisen. So this is what we're doing. Und das ist das, was wir tun. And then my wife and I travel the world to tell people like you. Jesus loves you. Und dann reisen meine Frau und ich durch die Welt und erzählen Menschen wie euch, dass Jesus euch liebt. The gospel is very simple. Das Evangelium ist sehr einfach. It is finished. Es ist vollbracht. Do you know where the word evangelist comes from? Und wisst ihr, wo das Wort Evangelist herkommt? The church has appropriated the word. Die Kirche hat das Wort so an sich gerissen. But the original meaning of the word evangelist was different. Aber die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes war eine andere. It was a war word. Es war ein Ausdruck aus dem Krieg. An army in Greece. Da war eine Armee im alten Griechenland. Would go to fight another nation. Würde eben hinziehen, um eine Schlacht zu schlagen. And of course in those days they didn't have cell phones. Und natürlich hatten sie damals keine Mobiltelefone. No email, no fax, und auch keine Fax- oder E-Mail-Verbindungen. So how could they tell the people back home how the war was going? Und so wie konnten sie nun den Leuten zu Hause sagen, wie es gerade ging? They had a young man. Und sie hatten einen jungen Mann. that could run. Der laufen konnte. And his only duty. Und seine einzige Aufgabe bestand darin, when the war was over, wenn der Krieg vorbei war, was to run home, nach Hause zu laufen and tell them it is finished. Und ihnen sagen, es ist vollbracht. His name was Euangelos. Und sein Name war Euangelos. Good messenger. Der gute Botschafter. Evangelist. Evangelist. His duty was to go back home. Seine Aufgabe war es, nach Hause zu rennen. And tell them the war is over. Und ihnen zu sagen, der Krieg ist vorbei. You can rejoice. Ihr könnt euch jetzt freuen. You are free. Ihr seid frei. Our king has won. Unser König hat gewonnen. You don't have to worry anymore. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. The enemy will not come over the mountain. Der Feind wird nicht über die Berge herziehen. And that's why the apostle Paul picks it up. Und deswegen nimmt der Apostel Paulus dieses Wort, greift es auf. And he says, how beautiful over the mountain are the feet of the evangelist. Und er sagt, ja, wie freudig sind die Füße der Boten, die über die Hügel kommen. Because the young men would come and there was signal. Denn diese jungen Männer kamen und sie gaben Zeichen. We have seen his feet. Ja, wir haben seine Füße gesehen. The war is over. Der Krieg ist vorbei. We won it. Wir haben ihn gewonnen. It's not gonna be the enemy coming over the mountain. Es ist nicht der Feind, der über die Berge It's gonna be our sons and husbands and fathers. Es sind unsere Söhne und unsere Väter und unsere the Männer. War is over. Der Krieg ist vorbei. It is finished. Es ist vollbracht. And this morning I'm in Vienna for one purpose. Und heute Morgen bin ich in Wien aus nur einem Grund. One purpose only. Und nur aus einem Grund. To tell you the war is over. Um euch zu sagen, dass der Krieg vorbei ist. It is finished. Es ist vollbracht. Christ has conquered. Christus hat den Tod besiegt. And all you have to do, und alles, was du tun musst, is say yes, ist Ja zu sagen. To his gift, ja zu seinem Geschenk. Of eternal life. Sein Geschenk des ewigen you don't have to earn it, du musst es nicht verdienen. You don't have to deserve it, du musst es dir auch nicht verdienen. You cannot buy it, du kannst es nicht kaufen. You can only receive it. Du kannst es nur annehmen. In Psalm 116, in Psalm 116, there's a beautiful scripture, beautiful verse that says something. Ist ein wunderschöner Vers. If one of you was to be dying in a desert. Wenn einer von euch in der Wüste im Sterben wäre. And I come to you and I find you lying on the sand. Und ich käme dorthin und fände euch sterbend im Sand liegen. A few seconds away from death. Ein paar Sekunden vor eurem Tod. Can I come to you and tell you the reason why you shouldn't have gone in the desert without water? Hätte ich euch dann sollte ich euch dann sagen, warum ihr nicht in die Wüste hättet gehen sollen ohne Wasser? Is that going to help you? Wird euch das helfen? I don't think so. Ich denke Can nicht. I come to you and give you a book on how to survive in the Kann desert? Kann ich euch ein Buch geben, wie man in der Wüste überlebt? I don't think so. Glaube ich auch nicht. Can I come to you and sing you a song? Oder kann ich kommen und euch ein Lied vorsingen? I don't think so. Ich glaube auch nicht, dass es hilft. What is the only thing that you need when you're dying of thirst in the desert? Was ist das Einzige, was hilft, wenn du verdurstend in der Wüste bist? Wasser. Wasser. And I got Wasser. Now, let's assume that Greg over here is dying in the desert. I'm not going to ask you to lie on the floor because okay. I don't think it's. Nehmen wir mal an, Greg hier liegt sterbend in der Wüste. All right, now watch. Jesus died on the cross. Jesus starb am Kreuz. And he says it is finished. Und er sagt, es ist vollbracht. Everything is done. Alles ist vollkommen fertig. What he says, here's your life. Wait. Was er gesagt hat, hier ist dein Leben. He says, here's your life. Hier ist dein Leben. Now is that enough for Greg to live? Ist das jetzt genug, damit Greg am Leben bleibt? What must he do? He must take it and drink it. No, hey, that's my water. It's my water. You see, Christianity is the same thing. Versteht ihr, im Christentum ist es genau gleich. Christ has done it. Christus hat's getan. And he offers you the glass of life. Und er bietet dir diesen Becher des Lebens an. And the only thing you must do. Und das Einzige, was du tun musst, is lift it and drink it. Ihn hochzuheben und zu trinken. Psalm 116. Psalm 116. Verse 12. In Vers 12. What shall I render to the Lord for all his benefits toward me? Was kann ich dem Herrn geben für alles, was er für mich getan hat? I I will take up the cup of salvation. Ich will als Zeichen für meine Rettung den Becher erheben. And call upon the name of the Lord. Und den Namen des Herrn anrufen. That's Christianity. Das ist das Christentum. You must receive the offer of life that Jesus has already paid for. Du musst das Geschenk des Lebens annehmen, für das Jesus schon bezahlt hat. And that's why Paul says in Ephesians 2:8. Und deswegen sagt der Paulus, Epheser 2, 8, we are saved by faith, by grace. Wir sind durch Gnade errettet. Grace offers. Die Gnade bietet an. Through faith. Durch den Glauben. Faith takes. Der Glaube empfängt. Amen. Come stand with me, please. Bitte steht auf mit mir. I'm going to ask you to do something very simple. Ich möchte euch bitten, etwas sehr Einfaches zu tun. I don't know you, so I don't know who's a Christian in here. Ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, wer Christ ist. But if you're here and you don't know Christ, aber wenn du hier bist und Christus nicht kennst, I'm going to ask everybody else to say a prayer. Dann möchte ich, dass jeder andere ein Gebet spricht. If you say this prayer, und wenn du dieses Gebet sprichst, the Bible says, steht in der Bibel, whosoever calls on the name of the Lord, wer den Namen des Herrn anruft, shall be saved, wird gerettet werden. Say this with me. Also sagt, spricht das everybody einfach mit mir. I am. Ich bin. No, okay, wait. Say it in German. Ich bin. Ich bin. A whosoever. Wer auch immer. I am a whosoever. So if I call on the name of the Lord, I shall be saved. Also ich bin einer von diesen Wer und wenn ich den Namen des Herrn anrufe, werde ich gerettet werden. It doesn't say if I repent and cry. Es heißt nicht, dass er, wenn ich Buße tue und weine. I didn't repent. Ich habe nicht Buße getan. I didn't cry. Ich habe auch nicht geweint dabei. I didn't even know if he existed. Ich wusste nicht einmal, ob es ihn überhaupt gibt. I just called on his name. Aber ich habe seinen Namen angerufen. And he loves me so much. Und er liebt mich so sehr. And he loves you so much. Und er liebt dich so sehr. That right now he's waiting. Dass er jetzt darauf wartet. To hear your call. Dass du ihn anrufst. And whosoever. Und wer ihn anruft. Shall call on the name of the Lord. Den Namen des Herrn. Shall be saved. Wird gerettet werden. Please bow your head. Bitte beugt einfach euer Kopf. And close your eyes. Und schließt die Augen. Say this with me, God Almighty. Und sprecht mit mir, allmächtiger Gott. Ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich rufe deinen Namen an. Ich empfange dein Geschenk des Lebens. Jetzt. In Jesu Namen. Gebe ich dir mein Herz. Danke, Herr. Amen. God bless you. Gott segne euch. Praise the Lord.